Um 6 Uhr abends desselben Tages kehrte Francesco Longo in die Arme seiner Mutter zurück. Innerhalb einer Stunde stürmte die Polizei die Wohnungen der Verdächtigen. Alle wurden festgenommen, viele aus ihren Betten gezogen und in Handschellen gelegt. Keiner hatte auch nur geahnt, dass die Polizei ihn überwachte. Jedes Mitglied der Bande wurde entsprechend seiner Rolle im Komplott angeklagt. Vincenzo Acena und seine Frau hatten den Jungen in ihrem Haus festgehalten. Acena wurde zu 50 Jahren Haft verurteilt. Pasquale Milone, der den Jungen von der Straße entführt und zu den Acenas gebracht hatte, bekam 30 Jahre. Macaluso machte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und bekam 25. Siragossa konnte keine Mittäterschaft nachgewiesen werden, weshalb er ungeschoren davonkam. Doch 4 weitere Bandenmitglieder wurden aufgrund anderer Vergehen im Zusammenhang mit der Black Hand festgehalten. Die strengen Urteile und die außergewöhnliche Ermittlung, Dutzende Detectives und tausende Arbeitsstunden wurden aufgewendet, waren eine erstaunliche Abkehr von der Laissez-faire-Haltung, die das NYPD so viele Jahre an den Tag gelegt hatte. »Die Black Hand traf das wie ein Blitz aus heiterem Himmel«, schrieb Frank Marshall White. Es bedeutete das Ende der Entführungen in den italienischen Vierteln New Yorks und den Anfang vom Ende des Bundes. Nicht ganz. Einige Elemente des Bundes blieben bestehen. Doch Woods hatte noch ein letztes Ass im Ärmel. Rasch übernahm der Commissioner eine weitere Methode Petrosinos, obwohl sie seinen sonstigen Reformen widersprach. Er ließ seine Männer bekannte Mitglieder der Black Hand verfolgen und abpassen, sie also an die Wand drücken und über ihre Taten ausquetschen, wie das Italian Squad es vor Jahren schon getan hatte. Letztlich war das gezielte Schikane. Die unverbesserlichen Kriminellen unter den Italienern, schrieb White, bekamen zu spüren, dass die Polizei sich um ihre vermeintlichen Grundrechte nicht scherte. Die Gangster der Black Hand, die es gewohnt waren, dass die Frauen auf der Straße sich bekreuzigten, wenn sie breitschultrig vorbeistolzierten, wurden nun vor den Augen ihrer Nachbarn drangsaliert und gedemütigt. Detectives klopften einfach an ihre Türen, manchmal mitten in der Nacht, drückten sich an ihnen vorbei in die Wohnung und nahmen auf der Suche nach Diebesgut alles auseinander. Diebesgut gab es dabei freilich häufig gar nicht. Beschwerte sich einer, bekam er eins drauf. Verließ einer von der Black Hand seine Wohnung, wurde er auf der Straße oft von einem Uniformierten begrüßt, der ihm mitteilte, wenn er nicht verschwinde, werde er wegen Ruhestörung festgenommen. Ging der Mann weiter, hielt ihn derselbe Cop an der nächsten Ecke wieder an und mahnte ihn, er verstoße gegen das Verbot herumzulungern. Wenn er nicht verschwinde, setze es Prügel. Hatte der Ganove genug und sagte, »Gut, dann verhaften Sie mich eben«, nahm der Uniformierte ihn mit auf die Wache, buchtete ihn ein und meldete den Fall der Staatsanwaltschaft. Die Black Hand hatte dort inzwischen höchste Priorität und sämtliche Vergehen wurden so hart bestraft, wie das Gesetz erlaubte. Die Einheit, die sich auf den Bund und andere Banden spezialisierte, war aufgrund ihres geschickten Umgangs mit dem Knüppel bald als Strong Arm Squad, dann als Massage Squad bekannt. Commissioner Woods, so kommentierte die Washington Post, glaubt fest daran, Erpresser, Bombenleger und Revolverhelden nicht mit Samthandschuhen, sondern mit festen Knüppeln in den Händen kräftiger Polizisten anzupacken. Für die übrige Bevölkerung wollte der Commissioner Polizeiarbeit auf wissenschaftlicher Grundlage mit einer gesunden Portion Barmherzigkeit. Für die Black Hand dagegen erbarmungslosen Krieg.